Erster an einem Sabbat ging Jesus durch Kornfelder, und seine Jünger pflückten Ähren. Sie rieben sie in ihren Händen und aßen sie. Zweiter, einige Pharisäer fragten, warum tut ihr etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist? Dritter, Jesus antwortete ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Vierter, er ging in das Haus Gottes, nahm die heiligen Brote, aß davon und gab sie auch seinen Begleitern, obwohl nur Priester sie essen dürften. Fünfter, dann sagte er zu ihnen, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Sechster, an einem anderen Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand verkümmert war. Siebter, die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten ihn genau, um zu sehen, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Achter, Jesus kannte ihre Gedanken. Er sagte zu dem Mann mit der verkümmerten Hand, steh auf und komm nach vorne. Der Mann stand auf und trat vor. Neunter, Jesus fragte sie, ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun? Ein Leben zu retten oder zu zerstören? Zehnter, nachdem er alle ringsum angesehen hatte, sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann tat es, und seine Hand wurde wieder gesund. Elfter, sie wurden aber sehr wütend und besprachen miteinander, was sie Jesus antun könnten. Zwölfter, in diesen Tagen ging Jesus auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Dreizehnter, als es Morgen wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte, 14. Simon, dem er den Namen Petrus gab, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus, Johannes, Philippus und Bartholomäus, 15. Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer genannt wurde, 16. Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der später zum Verräter wurde. 17. Nachdem er mit ihnen herabgestiegen war, stellte er sich an einen flachen Ort. Dort war eine große Gruppe seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus ganz Judä, Jerusalem und den Küstengebieten von Tyrus und Sidon. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. 18. Auch diejenigen, die von bösen Geistern geplagt wurden, wurden geheilt. 19. Alle Leute versuchten, ihn zu berühren, weil eine Kraft von ihm ausging, die alle heilte. 20. Er blickte seine Jünger an und sagte, glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. 21. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. 22. Glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, euch ausstoßen, beleidigen und euren Namen als schlecht bezeichnen, weil ihr zum Menschensohn gehört. 23. Freut euch an diesem Tag und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso haben ihre Vorfahren die Propheten behandelt. 24. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon erhalten. 25. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. 26. Wehe euch, wenn alle Menschen gut über euch sprechen, denn genauso haben ihre Vorfahren die falschen Propheten behandelt. 27. Aber euch, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. 28. Segnet die, die euch verfluchen, und betet für die, die euch beleidigen. 29. Wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. Und wenn dir jemand deinen Mantel nimmt, verweigere ihm auch dein Untergewand nicht. 30. Gib jedem, der dich bittet, und fordere nicht zurück von dem, der dir etwas wegnimmt. 31. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. 32. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank verdient ihr dafür? Denn auch Sünder lieben die, die sie lieben. 33. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank verdient ihr dafür? Auch Sünder tun das Gleiche. 34. Und wenn ihr nur denen Geld leiht, von denen ihr hofft, es zurückzubekommen, welchen Dank verdient ihr dafür? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie die gleiche Summe zurückerhalten. 35. Liebt vielmehr eure Feinde, tut Gutes und leiht, ohne Hoffnung, etwas zurückzubekommen. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist auch freundlich zu den Undankbaren und Bösen. 36. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. 37. Richtet nicht, dann werdet ihr auch niemals gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet ihr auch niemals verurteilt werden. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. 38. Gebt, dann wird euch gegeben werden. Ein gutes, festgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch reichlich geben. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch gemessen werden. 39. Er erzählte ihnen auch einen Vergleich, kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? 40. Ein Jünger ist nicht besser als sein Meister. Jeder, der fertig gelernt hat, wird wie sein Meister sein. 41. Warum siehst du den kleinen Holzsplitter im Auge deines Bruders, aber den großen Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? 42. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge nehmen, obwohl du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler! Nimm zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu entfernen. 43. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, und keinen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. 44. Jeder Baum wird an seinen Früchten erkannt. Man sammelt keine Feigen von Disteln und pflückt keine Trauben von Dornbüschen. 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz voll von Gutem ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz voll von Bösem ist. Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. 46. Warum nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich sage? 47. Jeder, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt, ich will euch zeigen, wem er gleicht. 48. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut. Er grub tief und legte das Fundament auf Felsen. Als dann ein Hochwasser kam, prallte der Fluss gegen dieses Haus, konnte es aber nicht zum Einsturz bringen, weil es gut gebaut war. 49. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus ohne Fundament direkt auf die Erde baute. Als der Fluss dagegen prallte, brach es sofort zusammen, und der Schaden war sehr groß.